die Sonne ist halt für mich halt die Leute, mit denen ich Musik mache. Mhm. Und dass da halt ein Sommer halt entsteht. Aber ich denke, du hast schon recht, die Leute, die halt nicht in dem Sinn dann jede Woche ein bestimmter Rhythmus haben, wo sie die und die Leute treffen. Das heißt, der Moment, wo ich mit denen Musik mache, ergibt sich halt, ja, man überlegt an Texte, das heißt, man trifft sich auch nochmal außerhalb der Probe oder halt irgendwelche so Sachen, wobei ich denke, für meine Person, dass ich halt einfach in dem Sinn kontaktfreudiger bin. Ja. Wenn das auch so will, schon eine Person her, der Alban redet auch von einer totalen Einsamkeit. Aber der Alban zum Beispiel hat auch immer die Paranoia gehabt, Einsamkeit. Also für mich, wenn ich das zurückblicke und wenn ich holle, ich erinnere mich gut daran, was bei Briefwagen abkommissioniert und getrennt haben, und das ist für mich halt eigentlich, es war gut gewesen, doch die Luft war draus, ja. Es ging nicht mehr. Mhm. Ey, der Alban, der hat das problematisiert wie Sau, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich auch da davon anstecken gelassen habe. Und ich dachte, so ein Alban, das ist das Beste, was momentan passieren konnte. Die Sache ist einfach tot. Und das war schon immer so beim Alban, oder auch jetzt in dem Gespräch am Montag, wo ich zu ihm gesagt habe, ja Alban, warum bist du immer so unzufrieden? Das ist einfach der Mensch so. Und das sind halt schon Unterschiede. Mir wird nur gesagt, ich bin der gute Geist und der Optimist. Ja. Oder ach, wo viel dann, jetzt bist du da, jetzt bist du nochmal krumm, jetzt ist nochmal so viel am Laufen. Ich war immer, denke ich, in der Beziehung ein Motor gewesen. Ja. Aber du brauchst die eine wie die andere. Jeder dreht sein Stückchen dazu bei. Ich bilde mir nicht mehr in mir oder weniger. Aber ohne den oder ohne den, jeder bringt halt ein bisschen was mit. Und ich finde die Zähne in Köllerbach nicht tot. Also ach, ganz einfach, ich komme halt auch nicht mehr so vorstellen, einfach wie früher jeden Tag fixe gehen. Sondern ich brauche auch, wenn ich das oder das mache, mein Ruhe-Dings, ich brauche das und das, und das hat sich halt auch geändert, was ich aber nicht als schlecht empfinde.